Zum internationalen Feiertag der Werktätigen gab es am 1. Mai in ganz Südkorea Massenkundgebungen der Arbeiter gegen die volksfeindliche Arbeitspolitik der Bakune-Regierung und für die Erlangung des Rechtes auf Arbeit. Der Generalverband der Demokratischen Gewerkschaften Südkoreas organisierte in Seoul und weiteren 14 Gebieten gleichzeitig die Kundgebung zum Arbeiterfest der Welt 2016 und Demonstrationen. An der Kundgebung auf der Straße der Universitäten in Seoul nahmen 50.000 Mitglieder verschiedener Organisationen wie des Generalverbandes der Demokratischen Gewerkschaften und des Generalverbandes der Bauernräte teil. Nach dem Meeting demonstrierten sie mit den Plakaten mit 5 Forderungen bis zum Platz Zongge in Seoul. Auch der Generalverband der Gewerkschaften Südkoreas veranstaltete an dem Tag auf dem Seouler Platz unter Teilnahme von 50.000 Mitgliedern eine Kundgebung.